Der Nebelregenwald von Intak, in den tropischen Anden Ecuadors. Wildwuchs von Grüntönen, feuchte Wärme, fruchtbarer Boden, triefend tropfendes Geflecht, Moose, Farne, Lianen, riesige Bäume, wilde Orchideen, Kolibris, Bergtukane, Brillenbären, unzählige bedrohte und weltweit einzigartige Tier- und Pflanzenarten. Hast du keine Angst? Die schicken Polizei und Militär und irgendwann werden sie dich umbringen. Bananen, Kakao. Aber es wäre für mich eine Ehre. Kaffeeplantagen. Zu sterben, weil man die Natur für seine Enkel und Urenkel verteidigt. Vereinzelte Dörfer. Ich mache, was ich will. Ich entscheide, was auf meiner Finca passiert. Wir sind keine Sklaven. Diese anderen Leute, das sind Sklaven des Geldes. Ja, zum Bergbau. Wir wollen Arbeit. Nein, zur Arbeitslosigkeit. Keine Arbeitslosigkeit. Februar 2020. In Ecuadors Hauptstadt Quito stehen ungefähr 120 Leute vor dem Bergbauministerium. Bergarbeiter, Freund, wir sind auch das Volk. Es sind vor allem jüngere Männer. In Jeans und Turnschuhen. Manche mit Zopf und Undercut. Andere im Karohemd. Ein paar Frauen sind auch dabei. Aufstand im Kupferwald. Zerstört die grüne Wende das Paradies? Ein Feature von Elisabeth Weidt. Etwa 30 Leute halten Pappschilder hoch. Por una minería responsable. Für einen verantwortungsbewussten Bergbau. Apoyamos a Codelco. Wir unterstützen Codelco. Codelco ist der größte Kupferkonzern der Welt. Ein chilenisches Staatsunternehmen, das im Regenwald gut 4 Stunden Busfahrt vom Bergbauministerium entfernt eine Kupfermine aufreißen will. Die Probebohrungen sind abgeschlossen. Der nächste Schritt wäre nun, ein Loch von der Fläche einer Kleinstadt ins subtropische Grün zu baggern und zu sprengen. Warum sind Sie denn hier? Ich bin eine Journalistin aus Deutschland und mache eine Reportage über das Intaktal und das Kupfer, weil wir in Deutschland jetzt sehr viel Kupfer brauchen. Wir wollen ecuadorianische Presse. Wir wollen keine korrupte Presse. Wir wollen hier keine Gringos. Die industrialisierte Welt verlangt nach Kupfer. Vor allem wegen der erneuerbaren Energien, sagt eine Untersuchung des Internationalen Kupferverbands. Der Bedarf wird demnach bis 2027 um mehr als die Hälfte ansteigen. Und wir in Deutschland stehen dabei ganz vorn, nämlich an 5. Stelle im weltweiten Verbrauch metallischer Rohstoffe. Kupfer ist mit dem Run auf E-Mobilität, auf Smart Cities, auf Windkraft und Solarenergie zum heiß begehrten Zukunftsrohstoff geworden. Denn überall, wo Strom fließt, wird Kupfer verbaut. Was Deutschland nicht recycelt, muss es importieren. Und zwar zu 100%. Nur in Einzelfällen ist dann bekannt, woher genau das Kupfer stammt. Seit mehr als einem Jahr ruhen die Arbeiten von Codelco. Das ecuadorianische Gesetz verlangt eine Umweltverträglichkeitsstudie, bevor die Mine aufgerissen werden kann. Die ist gemacht, aber noch nicht vom Ministerium genehmigt. Also wollen Sie nicht mit mir sprechen? Nein. Was haben Sie denn je für das Volk getan? Was hat die Presse je für uns getan? Was haben Sie getan? Ja, aber wenn Sie nicht mit mir reden, dann kann ich ja nur mit den Umweltschützern reden. Ja, dann reden Sie halt mit den Umweltschützern. Aber nicht mit uns. Sie werden dich lynchen. Sie werden dich lynchen. Die werden mich lynchen? Ja, hau ab. Stoßen Sie mich nicht. Ja zum Bergbau. Nein zur Arbeitslosigkeit. Das wollen wir. Null Ökotourismus. Dass du ja nicht nach Inta kommst. Ich weiß, wer du bist. Weißt du wirklich, wer ich bin? Ich war tatsächlich schon einmal hier. Nicht nur in Quito, sondern im Intaktal, in dem Regenwald, unter dem das Kupfer liegt, für das sie hier demonstrieren. 2006 war das. Damals wollte ein kanadischer Konzern an das Kupfer. Ich war für einen Freiwilligendienst in dem Tal, unterrichtete Englisch und arbeitete in einer kleinen Regenwaldzeitung, Periodico Intak. Kurz vor meiner Abreise schickte der kanadische Konzern Paramilitärs, um an das Kupfer zu gelangen. Viele im Intertal waren damals gegen den Bergbau. Ich geriet zufällig dazwischen, machte Fotos. Sie wurden in der internationalen Presse veröffentlicht und in Gerichtsverfahren verwendet. Auf einem ist ein Militario mit dunklem Schnauzer und erhobener Waffe. Sein Gesicht sehe ich noch heute vor mir. Mittlerweile will also ein chilenischer Konzern an das Kupfer unter dem Regenwald. Codelco. Er ist 2014, 8 Jahre nach den Paramilitärs der kanadischen Firma, mit Gewalt in das Intertal eingedrungen und seitdem vor Ort. Mit Polizeigewalt sind sie rein. Codelco hat nämlich einen Vertrag geschlossen mit Enami, dem staatlichen Bergbauunternehmen Ecuadors. And the obvious reason is because Intag is such a conflictive area. It's 24.5 years history of conflicts against mining. Ganz klar war, dass bei Intag Konfliktgebiet ist. Es gibt hier eine lange Geschichte von Widerstand gegen Bergbau. Deswegen wäre es für ein Unternehmen von außen sehr schwer gewesen, hier reinzukommen. And that means all of a sudden that you have the army and the military. The military and the police. Also haben sie sich mit der ecuadorianischen Regierung zusammengetan. Dann hat man nämlich auch Polizei und Militär auf seiner Seite. Project. So this is why Codelco would have never been able to go there by themselves. Codelco hätte dann nie alleine reingekommen. Also sind sie 2014 rein mit fast 400 Mann. Almost 5 years ago, exactly, they went in there with und dann konnten sie ihre Umweltverträglichkeitsstudie machen. So they could go and do the environmental impact study. Das ist Carlos Soria, Umweltaktivist und Kleinbauer im Intaktal. Seit mehr als 25 Jahren kämpft er in Gummistiefeln und mit Aktenordnern für das schier übernatürliche Grün des Nebelregenwalds und gegen die schier übermächtigen Gegner aus dem globalen Rohstoffmarkt. Gegen multinationale Konzerne, Schweizer Anwälte, korrupte Politiker und Paramilitärs. Carlos musste mehrfach untertauchen. Die Mitte der Welt ist nicht weit von hier. La Mitad del Mundo. Eine Touristenattraktion, genau auf dem Äquator. Man kann sehen, wie sich das Wasser im Abfluss auf der einen Seite nach links und auf der anderen nach rechts dreht. Auch Alexander von Humboldt wollte sich das ansehen, schon vor mehr als 200 Jahren. Als junger Forschungsreisender kam er auf seiner Lateinamerika-Expedition durch Ecuador. Er kletterte auf den Chimborazo, schlug sich durch den Regenwald, sammelte Tausende von Pflanzen, Tierteilen, Wetterdaten, Steinen und Beobachtungen. Eine zentrale Erkenntnis aus all dem Sammelsurium notiert er 1803 im Tal von Mexiko in sein Reisetagebuch. Alles ist Wechselwirkung. Diese Einsicht prägt fortan sein und damit auch unser Verständnis von Natur. Nichts steht für sich allein da. Ein gemeinsames Band umschlingt die ganze organische Natur. Ich schreibe Grima, dass ich nicht mit ihr und dem Bus zurückfahre. Ich habe sie erst heute Morgen, kurz nach Sonnenaufgang, in einem kleinen Dorf im Intaktal kennengelernt. Por apoyo? Mhm. Ja. Ich bin zur Unterstützung mitgekommen. Man muss sie doch unterstützen. Grima Rosero, 22 Jahre alt, Baseballkappe, darunter lange, dunkelbraune Haare, die sie sich immer wieder um den Finger wickelt. Sie arbeitet im Straßenrestaurant ihrer Oma. Lieber aber wäre sie Ärztin. Und wir gehören zusammen. Man muss solidarisch sein mit seinen Freunden. Auf ihrem Smartphone zeigt sie mir Fotos von sich und ihrer Zwillingsschwester, von sich in einem selbstgebastelten Kleid aus Plastikflaschen auf einer Karnevalsparty und von ihrem Lieblingsort am Rio Magdalena, einem der vielen Flüsse im Intaktal. Sie machen Untersuchungen. Sie schauen sich das genau an. Sie berechnen das. Mit der Technologie heute, die ist ja super fortschrittlich. Hauptsache, sie vergiften nicht unser Wasser und unsere Flüsse. Schau, wie schön es hier ist. Es ist wunderschön. Die Vögel, die Luft, die dein Gesicht berührt. Im Sommer 2019 verlagert sich der Aufstand im Kupferwald nach Deutschland. Es ist ein gutes halbes Jahr vor der Demo in Quito. Carlos Soria sitzt unter einer alten Buche in den Münchner Isarauen. Er ist gar kein Ecuadorianer. lebt aber seit 41 Jahren im Intaktal. Carlos ist auf Kuba geboren und als Junge mit seiner Familie vor der Revolution und vor Che Guevara in die USA geflohen. Später ist er durch die Welt gereist. Im Intak gefiel es ihm am besten, also blieb er. 4 Kinder hat er und 4 Ex-Frauen. Sie telefonieren und treffen sich regelmäßig. I'm passionate about life. I'm passionate about. I find nature absolutely fascinating. Das Leben ist meine Leidenschaft. Natur finde ich unglaublich faszinierend. Da bin ich wie ein Kind. Mit den Bäumen und dann sind da noch Ameisen drin. Also lerne ich darüber so viel ich kann. Uns besuchen manchmal Wissenschaftler und aus denen sauge ich so viel Informationen, wie ich nur kann. Also weiß ich viel über Biologie. Und über Bergbau. And also about mining. I'm probably one of the top experts about mining in Ecuador. Wahrscheinlich bin ich einer der Top-Experten für Bergbau in Ecuador, einfach weil ich musste. Die Not treibt uns dazu, uns zu bilden. Und deshalb weiß ich sehr viel über Bergbau. Und ich glaube, ich weiß zu viel, weil man dann realisiert, wie tragisch es ist, an Orten wie Intak Bergbau zu betreiben. And that's a burden. Es ist eine psychologische Bürde, eine psychologische Last, wenn man so viel weiß. You know that this will be dass one der Bergbau im Intakt einer der verheerendsten, wenn nicht der verheerendste der Welt sein wird. In the whole world. So once you wenn know du das verstanden hast, dann wird es zur Last, denn dann willst du, dass es nicht passiert. You just don't want it to happen. You do everything you can. Carlos hat seinen weißen Rauschebart getrimmt, ist über den Ozean geflogen und hat ein feines Hemd angezogen. BMW möchte ihn sprechen. Der bayerische Autokonzern ist eine der letzten Hoffnungen für Carlos und seine Mitstreiter. Orangenbauern und Ladenbesitzerinnen, Dorfvorsteher, Kaffeebäuerinnen und Hostelbetreiber. Ausgerechnet BMW. Eigentlich einer ihrer potenziellen Gegner, da großer Kupferkonsument. Der soll ihnen nun helfen, den Nebelregenwald zu retten. Eine der artenreichsten Regionen, die der Welt noch geblieben ist. Noch ist der milliardenschwere Kupferschatz unter dem Intaktal nämlich nicht gehoben. All these companies, all the smart companies, no. Überall auf der Welt realisieren sie gerade, dass sie ihr Image schützen müssen. They have to sort of protect their image. So that I think the copper, ich glaube, die Initiative für nachhaltiges Kupfer ist auch so ein Mechanismus. Mechanism. You could say it's a type of greenwashing. Vielleicht ist es nur Greenwashing, aber sie sind schon besorgt, welche Auswirkungen die riesige Nachfrage nach solchen Produkten haben. Die Initiative für nachhaltiges Kupfer wurde 2018 von BMW und Codelco ins Leben gerufen. Codelco es una empresa del Estado de Chile. Es el mayor productor de cobre del mundo e impulsa el desarrollo del país. Jetzt freuen wir uns auf das, was vor uns liegt. Zeit für Neues. Entdecken Sie viele BMW-Modelle zu attraktiven Konditionen. We've been witness, first-hand witness of how our human rights are being violated. Wir haben mit eigenen Augen gesehen, wie unsere Menschenrechte in Intakt verletzt wurden, weil Unternehmen an das Kupfer da wollten. Aber es passiert auf der ganzen Welt. Und es wird noch sehr viel mehr Konflikte geben, weil die Nachfrage nach Rohstoffen steigt, vor allem nach Kupfer. Because there'll be a lot more demand for certain resources, copper being one of the main ones. Denn fast immer stammt frisches, nicht recyceltes Kupfer aus dem Tagebau. Anders kann man es kaum abbauen. Und nur in den seltensten Fällen war dort, wo das Loch in die Erde gerissen wird, schon vorher ein großes Nichts. Im Intak ist da nun aber besonders viel. Wasserläufe, Tiere und Pflanzen, Mikroben, Bakterien und Viren. Ein riesiger, komplexer Organismus. 25 Jahre lang haben die Bauern ihn bislang verteidigen können. Wird er jetzt ausgerechnet durch die sogenannte grüne Wende zerstört? Durch Windräder, E-Autos, Stromkabel und Ladestationen? Sounds like a woodpecker. Das klingt wie ein Specht. Wo ist der? You got shy. Jetzt ist er eingeschüchtert. Sounds like a frog. Jetzt klingt es wie ein Frosch. Carlos steht auf. Er will zum Café eines Freundes, bei dem er in München übernachtet. Das Flugticket von rund 1000 Euro haben 2 andere Freunde für ihn bezahlt. Thank you, Dree. Danke, Baum. Thank you for what? Wofür? Dafür, dass er ein Baum ist. For being a tree. Auf seinem Laptop zeigt Carlos Karten von Intag. Das Gebiet liegt zwischen den Ausläufern zweier Nationalparks und erstreckt sich über rund 150.000 Hektar. Also ungefähr ein halbes Saarland, in dem gut 70 Dörfer und Weiler verstreut liegen und rund 17.000 Menschen leben. Was wäre für dich das beste Ergebnis morgen? Das BMW Codelco sagt, sie werden keinen Deal mit ihnen machen, wenn Codelco in Gegenden wie Intag Minen aufreißt. Und dann würde Codelco verstehen, dass es das nicht wert ist, dafür die Verbindung mit BMW zu riskieren, dass sie rausgehen. Dann wären das drei Transnationale. Drei vertriebene transnationale Konzerne. In den 1990ern ein japanischer Konzern. In den 2000ern das kanadische Unternehmen mit den Paramilitärs. Und jetzt dann vielleicht Codelco. Wir werden sehen. Übermorgen mal sehen, was sie sagen. Bist du nervös? Ich bin kein nervöser Mensch. Ich wurde fast von einem Bergbauunternehmen umgebracht. Präsident Correa hat mich verleumdet. Ich werde nicht allzu leicht nervös. Im Dezember 2006 kommt es zur Eskalation. Rund 20 bewaffnete Männer in Kampfmontur dringen zur Straßensperre am Eingang von Junin vor. Das Dorf liegt tief im Intaktal und im Zentrum des Kupferminenkonflikts. Hinter der Absperrung positionieren sich rund 30 Bäuerinnen und Bauern in Gummistiefeln, bewaffnet mit Steinen, Stöcken und Macheten. Was wollt ihr hier? Nein, ihr kommt nicht durch. Wir warten auf die Polizei. Plötzlich versprühen die fremden Männer Tränengas und schießen um sich. Die Bauern versuchen, die wütendsten unter sich zurückzuhalten. Nach gut 15 Minuten verschwinden die Paramilitärs wieder. Niemand wird ernsthaft verletzt. Ich bin damals 2006, als der Konflikt eskaliert, zufällig vor Ort. Zusammen mit Helen, auch mit mir im Freiwilligendienst. Ich mache Fotos von dem Übergriff. Sieh ein Video. Später schmuggelt ein Krankenwagenfahrer beides aus dem Tal. Wenn ich mir die Bilder heute anschaue, wird mir mulmig und mutig zugleich. Das hätte alles auch ganz anders ausgehen können. Und es ist das erste Mal, dass ich erlebe, was Journalismus, was Fotos bewirken können. Später stellt sich heraus, die Paramilitärs waren über Mittelsmänner von dem kanadischen Bergbaukonzern engagiert, der damals die Konzessionen besaß. Ecuadors Regierung hatte sie verkauft, ohne die Bevölkerung einzubinden oder gar zu entschädigen. Die Bauern waren nicht einverstanden und ließen das Unternehmen nicht auf ihr Gelände. Sie brannten außerdem eine Gerätehalle der Kanadier ab. Es soll auch gewalttätige Übergriffe gegen Mitarbeiter gegeben haben. Lo que usted necesita conocer. Lo que usted necesita saber y aprender. Diversidad interna. Die Nachricht vom Übergriff der Paramilitärs verbreitet sich 2006 via Walkie-Talkies und Radio Intak im ganzen Tal. Esta canción quiero saludar a toda esa gente linda, luchadora de la zona. Hunderte Intenios kommen zur Unterstützung nach Junín. Sie campen im Freien oder schlafen abwechselnd in den paar Dutzend Betten der Dorfbewohner. Die kochen große Töpfe voller Reis und Bohnen auf offenen Feuerstellen. Ein Schwein wird geschlachtet. Die Stimmung ist trotzdem angespannt. Aus den Walkie-Talkies rauschen unverständliche Gerüchte. Hier und da werden angeblich wieder Paramilitärs gesichtet, Telefonleitungen durchgeschnitten, Leute verprügelt und andere bedroht. Nachts wird Gitarre gespielt und manchmal getanzt. 1000 Pläne werden geschmiedet und wieder verworfen. Carlos bin ich damals gar nicht begegnet. Er verfolgte die Geschehnisse aus der sicheren Entfernung eines Unterschlupfs. Schon Wochen zuvor war nämlich ein Haftbefehl gegen ihn ausgestellt worden, weil er angeblich einer Frau Geld und eine Kamera gestohlen haben soll. Bei der Hausdurchsuchung seiner Finca tauchten dann auf einmal Drogen und Waffen auf. That means that it was. Die Idee war wohl, zuerst unsere Umweltorganisation Dekoin und mich zu neutralisieren und dann in die Gemeinden reinzugehen. Die Gemeinden rufen die Polizei zur Hilfe. Die kommt zwei Tage nach dem Vorfall, greift aber nicht ein. Also gehen die Intenios in Selbstjustiz mit 100 Leuten in den Regenwald. In Gummistiefeln und mit Macheten. In der Dunkelheit morgens um 4, nachdem sich alle auf eine Namensliste eingetragen, einen Kaffee getrunken und ein paar Stück Maniok gegessen haben. Helen und ich gehen auch mit. Mit Fotoapparat und Videorekorder. Nach stundenlangem Marsch spüren die Bauern dann irgendwo auf einem der Berge, rund 2500 Meter über dem Meer und in einem dichten Dickicht aus Lianen, Flechten und jahrhundertealten Bäumen, ein Lager von fast 60 Paramilitärs auf. No caigamos en la aspiración de ellos. Las armas se reservan en su totalidad. Exijo. Wir dürfen nicht in ihre Falle kommen. Die Waffen sollen auf keinen Fall benutzt werden. Ich bitte euch inständig. Bitte glaubt mir, mit den Waffen werden wir nicht gewinnen. Das hier ist unsere Waffe, dass wir hier alle aus Intak zusammengekommen sind. Also, wenn es keine Zweifel oder Fragen mehr gibt, gehen wir jetzt los. So geordnet wie nur irgend möglich, bitte. Wir sind hier ja nicht bei der Guerilla, lacht noch einer. Das ist nicht mehr auf dem Video von damals, steht aber in meinem Tagebuch. Die Intenios überraschen die Paramilitärs in deren Mittagspause. Angst, Wut und die Möglichkeit einer Eskalation sirren durch die Luft. Doch die Überrumpelten geben nach viel Geschrei und großen Gesten tatsächlich freiwillig ihre Waffen ab. Die Bauern eskortieren sie die nassgrünen Steilhänge hinunter nach Junin. Dort sperren sie sie in ihre Dorfkirche. Das Glück der Weißen ist aufs Innigste mit der kupferfarbenen Rasse verbunden, schreibt Humboldt 1811 wieder zurück in Europa. Es wird in beiden Amerikas überhaupt kein dauerhaftes Glück geben, bis diese durch lange Unterdrückung gedemütigte Rasse alle Vorteile teilt, welche aus den Fortschritten der Zivilisation hervorgehen. 5 Tage nach dem Übergriff kommt schließlich eine Staatssekretärin vom Bergbauministerium mit schwer bewaffneter Polizei in einem Hubschrauber über die 7 Berge nach Junin geflogen. Auf der Wiese vor der Kirche wird eine Art Tribunal improvisiert. Ich lese Ihnen die Verlautbarung vor, weil sie hier wahrscheinlich noch nicht angekommen ist, oder? Gibt es hier ein Fax? Nein. Also, sehr geehrter Dr. Ventimiglia, Geschäftsführer des kanadischen Bergbaukonzerns. Ich erinnere Sie hiermit daran, dass laut Gesetz zuerst die Umweltverträglichkeitsstudie anerkannt werden muss, bevor Sie irgendwelche Aktivitäten auf diesem Gelände durchführen können. 2 Jahre später, 2008, verabschiedet Ecuador eine neue Verfassung. Als einziges Land der Welt erhebt es die Natur zur juristischen Person, zu einer eigenständigen Rechtsperson. Die Natur ist also nicht mehr nur schützenswert, weil sie dem Menschen dient, sondern einfach so, weil sie Natur ist. Artikel 71. La naturaleza o Pachamama, die Natur oder Pachamama, die Ursprung und Schauplatz allen Lebens ist, hat ein Recht darauf, dass ihre Existenz, ihr Erhalt und ihre Regeneration bedingungslos respektiert werden. Weitere 3 Jahre später, 2011, verklagt die kanadische Firma mit den Paramilitärs die Regierung von Ecuador auf 70 Millionen US-Dollar Schadensersatz. Der Vorwurf? Ecuador habe nicht ausreichend für die Sicherheit der Unternehmensinvestitionen gesorgt. Grundlage für die Klage? Das Investitionsschutzabkommen zwischen Kanada und Ecuador. Die Verhandlungen des Internationalen Schiedsgerichts dauern 5 Jahre. Auch Carlos wird einmal eingeladen und reist zusammen mit 2 anderen Intak-Bauern zur Anhörung nach Washington. In der großen Verkettung der Ursachen und Wirkungen darf kein Stoff, keine Tätigkeit isoliert betrachtet werden. Südamerika ist die tödlichste Region für Umweltaktivisten weltweit. Die schlimmste Branche dabei, der Bergbau. Das sagt eine Untersuchung der Nichtregierungsorganisation Global Witness. Für das Jahr 2019 kamen sie auf 212 getötete Umweltaktivisten weltweit. So viele wie noch nie zuvor. Bitte zurückbleiben. Sommer 2019. Carlos ist in München. Er kommt gerade vom Treffen mit BMW. 3 Stunden haben sie gesprochen. Eine Menschenrechtsexpertin und ein Umweltschützer aus Berlin haben ihn in die Konzernzentrale begleitet. He started a little bit defensively and then he mellowed down, but at the beginning he Am Anfang war er ein bisschen abwehrend. Er hat unsere Fragen hinterfragt. Aber dann ist er lockerer geworden. Sie wollen sich jetzt also mit Kudelko treffen, um die Informationen zu vergleichen. Schaut eigentlich irgendjemand, wo wir hinfahren? Nächster Halt, Königsplatz. Am Abend sitzen sie in einem Biergarten mit Kieselsteinen und Kastanienbäumen. Ich würde eigentlich lieber kein Schwein essen, aber jetzt, wo ich schon mal hier bin, was immer ihr entscheidet. Es werden Spätzle mit Schweinebraten und alte Geschichten aus dem Intaktal. Die dem Äquator nahe Gebirgsgegend ist der Teil der Oberfläche unseres Planeten, wo im engsten Raum die Mannigfaltigkeit der Natureindrücke ihr Maximum erreicht. Schreibt Humboldt am Ende seiner Reisen als alter Mann. Gut 150 Jahre später, 2019, mahnt die UN in ihrem Bericht zur Biodiversität, 1 Million Arten stehen kurz vor der Ausrottung. Die Folgen für den Planeten sollen noch verheerender sein als die der Klimakrise. Doch in der Welt der globalen Wirtschaft ziehe dieses Argument nicht. Da sind sich die 3 unter den Kastanienbäumen in München einig. Zu weit, zu groß, zu diffus. Sie einigten sich auf eine andere Losung in der lauen Sommernacht. Kudelko hat einen Vertrag mit BMW geschlossen. Die Initiative für verantwortungsvolles Kupfer. Und das ist das Risiko, denn es ist kein sauberes Kupfer, kein verantwortungsvolles Kupfer, wenn es aus dem Intakt kommt. Das ist ein Risiko, weil es nicht ist. Der Nebelregenwald von Intak, in den tropischen Anden Ecuadors. Ein Wildwuchs aus Grüntönen. Die feuchte Wärme und der fruchtbare Boden haben ein triefend tropfendes Geflecht wachsen lassen. Aus Moosen, Farnen, Lianen und riesigen Bäumen. Dazwischen wilde Orchideen, Kolibris, Bergtukane und Brillenbären. Unzählige bedrohte und weltweit einzigartige Tier- und Pflanzenarten. Bananen, Kakao und Kaffeeplantagen, vereinzelte Dörfer. Die Wasserzuläufe speisen den Rio Intak, einen der wichtigsten Flüsse des Landes, sagt selbst Enami, das staatliche Bergbauunternehmen Ecuadors, in einer Analyse. Dezember 2013. Die Schadensersatzklage vor dem internationalen Schiedsgericht läuft noch immer. Das kanadische Unternehmen mit den Paramilitärs will weiter 70 Millionen Dollar von Ecuador. Die ecuadorianische Regierung wiederum hat in der Zwischenzeit die Schürfrechte von Junin an das staatseigene Unternehmen Enami und an Codelco übergeben, obwohl die Natur als Rechtsperson in der Verfassung steht. Das Goldsuchen ist eine Krankheit, welche an Raserei grenzt. Als Correa noch Präsident war, wollte er den Widerstand im Intakt im nationalen Radio und Fernsehen verunglimpfen und zerstören. Er hat es in seiner wöchentlichen Sendung gebracht und mich im Prinzip einen Ökoterroristen genannt. Und das alles im Namen der Menschenrechte. Was für eine Schande. Carlos Zorrilla heißt er. In Intak lebt er. Carlos muss zum 2. Mal in den Untergrund abtauchen. Er packt seinen Laptop ein und die wichtigsten Festplatten. Seinen Pass, ein paar Klamotten, Geld. Ich konnte einfach nicht glauben, dass der Präsident so lügt. Angeblich hätte ich zum Beispiel gesagt, dass Frauen ihre Babys mit in die erste Reihe von Protesten nehmen sollten. Natürlich habe ich das nie gesagt. Ein Handbuch von Carlos Zorrilla, um fortschrittliche Regierungen zu destabilisieren. Ecuadorianer, unternehmt was. Carlos taucht zunächst bei Freunden in Quito unter. Amnesty International startet einen internationalen Aufruf zu seiner Unterstützung. The mining companies were funding his campaign. Die Bergbaufirmen haben Correas Wahlkampagne unterstützt. Er schuldete ihnen etwas, so einfach, um Bergbau mit allen Mitteln durchzudrücken und den Widerstand zu brechen. Die meisten Aktivisten geben nach ein paar Jahren auf. Activist Burnout heißt das. Ich weiß nicht, was das ist. Ich glaube, INTAG gibt den Menschen Kraft, weiterzumachen und dieses wunderschöne Land zu schützen. Das ist sehr ungewöhnlich. Musik. 2013 setzen sich Menschen in Deutschland, in den USA und Kanada für Carlos ein. Präsident Correa lässt ihn in Ruhe. Carlos kehrt auf seine Finca zurück. Doch dann, im April 2014, wird ein anderer Umweltaktivist aus dem Tal verhaftet. Und einen Monat später kommen Codelco und Enami mit Polizei und Militär ins Intaktal. Es gibt ein gut 70 Seiten starkes Papier der staatlichen Bergbaufirma Enami aus der Zeit. Darin beschreiben sie ihre Strategie für INTAG. Problemanalyse. Großer Widerstand gegen Bergbaufirmen. Aktionen. Enami und Codelco sichtbar machen. Workshops zum Thema nachhaltigen Bergbau anbieten. Die sogenannten Umweltschützer um die Organisation DECOIN neutralisieren. Seit 2014 arbeiten Enami und Codelco nun im INTAG. Correa ist kein Präsident mehr, sondern wegen Korruption verurteilt. Die Bergleute im INTAG haben Straßen angelegt, Camps errichtet und Probebohrungen durchgeführt. 100 Löcher haben sie je einen Kilometer tief erst durchs Grün und dann durchs Gestein getrieben. Sie haben eine Umweltverträglichkeitsstudie ausgearbeitet, die so viele Fehler und Unwahrheiten enthielt, dass sie noch eine machen mussten. Doch nun hat die Corona-Pandemie die Staatsschulden steigen und die Wirtschaft einbrechen lassen. Ecuador steht vor der größten Krise seit seiner Gründung. Der Bergbauminister sieht seine Chance gekommen. Herr Dr. Ortiz, buenos días. Buenos días. En efecto, el presidente de la República ha dado prioridad. Der Präsident hat dem Bergbau oberste Priorität gegeben. Hier gibt es großes Potenzial. Hier liegen fantastische Möglichkeiten für Ecuador. So how could any company, a responsible company, be involved in a mining project in such a environment? Wie kann ein verantwortungsvolles Unternehmen bei so einem Projekt mitmachen wollen? Sie haben illegal abgeholzt, Wasser illegal genutzt, aber nichts hatte Konsequenzen. It logged illegally, it used water illegally, and nothing happened. Möge das handeltreibende Europa sich davon überzeugen, dass eine Verlängerung der politischen Stürme in der neuen Welt ihm selbst Schaden zufügen würde. Eine Nacht im März 2020. Carlos hat mich und meine Kollegin, die Fotografin Maria Sturm, auf seine kleine abgelegene Finca eingeladen. Hinter dem Cotacachi-Vulkan, hoch oben zwischen den Nebelschwaden, am Ende eines Trampelpfads. Sein Schimmel Principe döst neben einem Baum, den sie hier Sangre de Dragon, Drachenblutbaum, nennen. Auf der Wiese vor seinem Häuschen hat Carlos ein weißes Tuch über einen knapp 2 Meter hohen Rahmen aus Ästen gespannt, davor eine helle Lampe aufgebaut. Nachtfalter schwirren umher. Ich liebe das. One time I was out here. Einmal war ich hier draußen und ich wurde immer müde. Da habe ich auf die Uhr geschaut und es war schon 2:30 morgens. Manchmal kommen Tausende. Ich meine, das hier ist voll. Sie sind einfach unglaublich. Die Formen so verschieden. Carlos, in Gummistiefeln und ausgebeulter, fleckiger Hose, macht Fotos mit seiner Spiegelreflexkamera. Dabei vergisst er manchmal, was schon alles war und vielleicht noch kommt. To keep sane. Otherwise I go crazier. Damit ich nicht wahnsinnig werde. Das ist wie Tauchen. It's like scuba diving. All of a sudden you're aware of this whole world. Auf einmal entdeckst du diese Welt, von der du vorher überhaupt keine Ahnung hattest. Sind sie nicht wunderschön? Wie mit Blattgold. Guck dir den an. So einen habe ich noch nie gesehen. Das Schiedsgericht in Washington hat die Regierung von Ecuador 2016 dann schließlich zu einer Schadensersatzzahlung von 24 Millionen US-Dollar verurteilt. Solche Schiedsgerichtsverfahren bewegen Milliarden von Euro hinter verschlossenen Türen. Es gibt immer mehr davon. Ein Riesengeschäft, man kann sogar darauf wetten. Meist verlieren die Länder, also deren Steuerzahler. Meist sind es ärmere Länder aus dem globalen Süden. Die müssen dann an die großen Konzerne zahlen. Bisher waren das rund 100 Milliarden US-Dollar. Ein Zitat aus dem Urteil zu Intac. Die Beklagte, die Regierung von Ecuador, hätte versuchen sollen, dem Kläger, dem kanadischen Konzern, zu helfen, die Umweltverträglichkeitsstudie durchzuführen. Natürlich hätte die Regierung in Quito kaum der eigenen Bevölkerung den Krieg erklären können. Trotzdem, aus Sicht des Schiedsgerichts, hätte sie nicht nichts tun sollen. Im darauffolgenden Jahr kündigt Ecuador dann sämtliche bilaterale Investitionsschutzabkommen auf. Die Völker haben das Recht, gut regiert zu werden. Mittlerweile will die Regierung von Ecuador selbst an den Reichtum im Boden von Intac gelangen. Dafür hat sie den Vertrag zwischen Enami und Codelco abgeschlossen. I'm sick and tired of this bullshit. Ich bin es so leid, wirklich. Really es ist so ermüdend. Alle sind ausgebrannt. It's called burnout. It really is. Everybody's burnt out. Trotzdem hofft Carlos noch immer, dass BMW die Initiative für nachhaltiges Kupfer mit Codelco aufkündigt. Hat aber seit Monaten nichts aus München gehört. Im Februar 2020 erkunden Maria und ich fast 3 Wochen lang das Intactal. Auf Mopeds, Pickups und den Gummistiefeln. Wir lassen uns nass regnen, wandern zu Wasserfällen und den Bohrlöchern von Codelco und Enami. Wir sammeln Dokumente, Geschichten und Fotos. Was denken die Intendios über den Bergbau und das Kupfer? Gibt es mehr Ecologistas oder mehr Mineros im grünen Grün des Intactals? Me da mucha pena porque yo creo que la población de Inta. Es tut mir weh, diese Wasserfälle anzuschauen. Sehr weh. Denn ich sehe nicht, dass es ein Bewusstsein dafür gibt. Ein Bewusstsein, das zu bewahren. No se ve una conciencia de conservación. Julio Espinosa. Drahtiger Körper, randlose Brille, bedachte Bewegungen, wenige Worte. Ein grau gestreiftes Poloshirt auf schwarzer Haut. Das spanische N-Wort hört er oft im Intactal. Aber Rassismus ist nicht, was ihn umtreibt. Die Politiker, die da oben, die Regierung, die können das hier nicht wertschätzen. Die geben einfach die Bergbaukonzessionen raus, ohne uns zu fragen. Obwohl wir hier all diesen Reichtum haben. Sin consultar con los pueblos. Immer, wenn ich den grünen Wald sehe, die Wasserläufe, dann hole ich meine Kamera raus und mache Fotos. Yo saco mi cámara y tomo fotos. Das ist meine kleine Träumerei, weil es ist das Leben unserer Kinder, unsere Zukunft. Auch Julios Name taucht im Urteil des Schiedsgerichts auf. Er soll für den Brand des Lagerschuppens der kanadischen Firma mitverantwortlich sein. Ich kann das hier eigentlich gar nicht so genießen. Es schmerzt viel mehr. Ich muss immer daran denken, wie sehr Intac bedroht ist. Und ich habe schon viel gesehen. Deshalb mache ich mir Sorgen. Jeden Tag besteht die Gefahr, dass wir unsere Natur hier verlieren. Er arbeitet mit Carlos für die lokale Umweltorganisation DECOIN. Ich habe mein Leben dem Widerstand gewidmet. Ich mache, was es eben zu tun gibt. Damals, 2006, hatte DECOIN noch Geld für ein Gehalt. Vor 2-3 Jahren hat Carlos dann zu mir gesagt, Don Julio, es gibt kein Geld mehr. Dann habe ich ihm gesagt, Carlos, das Geld ist weg. Aber der Kampf ist noch nicht vorbei. Sagt mir, was es zu tun gibt. Das Geld ist mir nicht wichtig. Julio verbindet die verschiedenen Beteiligten im Widerstand. Fährt mit seinem Moped durchs Tal, manchmal tagelang. Redet mit Gemeindevorstehern, Bäuerinnen und Ladenbesitzerinnen. Verteilt Informationen, sammelt Unterschriften und spitzt die Ohren. Versucht die Gerüchteküche zwischen Ecologistas und Mineros im Zaum zu halten. gegen Fake News anzureden. Mir tut die Mine gut. Ich habe viele Kunden, seit die Mine hier ist. Vorher war es hier tot. Wenn die Bergbauleute weggehen würden, wäre das ein Verlust. Shane Dandrises, die Besitzerin eines Straßenrestaurants in Magdalena Bajo, einem Dorf unweit von Junin. Seit die Probebohrungen abgeschlossen sind, verkauft sie nur noch wenige Mittagessen am Tag. Heute gibt es gebratenen Fisch mit Maniok und Reis, dazu ein paar dünne Streifen Salat und Saft von der Baumtomate. Es gibt Leute, die sagen, wenn die Mine kommt, ist die Natur zerstört und man kann hier gar nicht mehr leben. Ich glaube, das haben die Umweltschützer in die Welt gesetzt. Denen geht es nicht um die Natur. Die werden doch bezahlt. Die erhalten doch auch ihr Gehalt. Außerdem zerstören die die Natur doch am meisten. Fällen Bäume, verschmutzen die Umwelt. Die werden bezahlt. Am Eingang zum Codelco-Gelände. Hinter dem Tor führt ein Pfad zu einem der größten Wasserfälle des Tals, eine Touristenattraktion. Hugo Ramirez begleitet uns. Er war 2006 beim Übergriff der Paramilitärs in der ersten Reihe dabei. No es todo el dinero. Hay cosas más importantes que el dinero. Es gibt Dinge, die sind so viel wichtiger als Geld. Frei zu sein zum Beispiel. Das Leben, das du als Bauer führst. Ich mache, was ich will. Ich entscheide, was auf meiner Finca passiert. Die sind keine Sklaven. Diese anderen Leute, das sind Sklaven des Geldes. Über die Karnevalsfeiertage ist Julios Bruder Bebert ins Intaktal gekommen. Er ist hier aufgewachsen, dann wurde er Boxer auf Weltniveau. Jetzt hat er eine Boxschule in Quito und eine goldene Uhr am Arm. Wir treffen ihn vor einem Straßenstand. Er lädt zum Zuckerrohrschnaps. Ich liebe Gold. Ich bin in eine sehr arme Familie geboren und Gott hat mir Geld geschenkt. Durch meinen Sport, durch meine Arbeit. De mi deporte, trabajando. Pero si es que tengo que tener. Und wenn es an mir läge und ich mein Land retten könnte. Para mi país, para toda la gente pobre del país. Alle armen Menschen in diesem Land. Y se acabe INTA por la minería. Und intakt damit zum Teufel ginge durch die Mine, pero que no muera tanta gente pobre a nivel nacional. Dann wäre das also. Außerdem kannst du dich nicht pero mit no der Regierung anlegen, weil no puedes competir con un gobierno. Das kannst du einfach nicht. Aber das hier ist immer noch eine Demokratie, eso, no, zumindest auf dem Papier. Aquí va a morir gente. Hier werden Menschen sterben. Aquí va a morir gente. Y eso me sí, me da miedo de él, porque es mi hermano. Und deswegen habe ich Angst um ihn, weil er mein Bruder ist. Por eso, und ich ihn liebe. Va a morir. Und er ist immer vorne mit dabei. Él va a morir y van a explotar la mina. Deshalb wird er sterben. Er wird sterben und sie werden die Mine aufreißen. Einmal kam meine älteste Tochter zu mir und hat mich gefragt, Papi, du siehst doch, was los ist. Vea qué pasa, no le da miedo. Hast du keine Angst? Con esta prepotencia de este gobierno, que el que dice no la minería le lleva preso. Mit der Selbstherrlichkeit dieser Regierung. Está mandando policías, va a mandar militares. Die schicken Polizei und Militär und irgendwann werden sie dich umbringen. ¿Cuál es el orgullo de una persona que defiende la naturaleza? Aber es wäre für mich eine Ehre, irse preso. Zu sterben, weil man die Natur für seine Enkel und Urenkel verteidigt. Morir por defender la naturaleza para mis nietos, para mis bisnietos. Im Regierungsviertel von Ecuadors Hauptstadt Quito. Da, wo vor ein paar Tagen noch die Demonstranten Einlass ins Bergbauministerium gefordert hatten. Seit mehreren Wochen schreibe ich E-Mails und lasse mich am Telefon von Vorzimmerdamen vertrösten. Weder das Bergbauministerium noch Enami, noch Codelco, noch das Umweltministerium, noch der Vizepräsident, noch BHP, der größte Bergbaukonzern der Welt, der ebenfalls Konzessionen im Intag hat, wollen mit uns sprechen oder auch nur auf Fragen per E-Mail antworten. Am letzten Wochentag unserer Reise klappern wir sie alle vor Ort ab. Überall werden wir abgewimmelt. Alberto Acosta dagegen öffnet uns die Tür zu seinem weitläufigen Apartment über den Dächern von Quito. Er war Energie- und Bergbauminister unter Präsident Correa. Damals waren sie noch beste Freunde, sagt er. Er wollte nur seine Macht festigen. Darum ist er ein Caudillo geworden und er hat die Modernisierung des Kapitalismus gefordert. Gab es keine Revolution, keinen Sozialismus, nichts, war nur Diskurs. Leere Parlava, die Macht des Kapitals. Heute ist Alberto Acosta Umweltaktivist. Die Lage ist sehr schrecklich, furchtbar. Ein Radikaler? Ja klar, ich gehe auf die Wurzel der Probleme. Er ist Volkswirt, studiert hat er in Köln, später war er Marketingmanager der staatlichen Erdölgesellschaft von Ecuador. Dann eine Erkenntnis. Ich bin zuerst zu dem Schluss gekommen, dass die Entwicklung eine Fata Morgana ist. Ja, existiert nicht. Entwicklung ist wie ein erloschener Stern. Ich fühle mich wie ein Astronom, der sich auf einen einzigen Stern sein Leben lang spezialisiert hat und wahrscheinlich dieser Stern hat nie Licht gehabt. Das war nur eine Widerspiegelung im All. Ein ständiges wirtschaftliches Wachstum in einer Welt mit begrenzten Mitteln ist Wahnsinn, ist unmöglich. Und er war Präsident der verfassungsgebenden Versammlung. 2008, als Ecuador die Natur zur eigenständigen Rechtsperson erklärte. Was in der Verfassung steht, bedeutet nicht unbedingt, dass das respektiert wird. Wir sind in Ecuador. Ja. Das ist wirklich traurig, weil die Themen, die wir da in der Verfassung verankert haben, zum Beispiel Wasser als ein Recht für die Menschen, ein Menschenrecht, wird nicht respektiert. Wasser darf nicht privatisiert werden. Und trotzdem wurden schon Prozesse im Namen der Natur gewonnen. 2019 zum Beispiel haben die Guarani im Amazonasgebiet von Ecuador gegen Ölbohrungen geklagt und Recht bekommen. Und auch Carlos hat gerade Anfang September vor einem Provinzgericht einen kleinen Sieg errungen. Die Bergbauarbeiten müssen wegen der bedrohten Arten und der Fehler in der Umweltverträglichkeitsstudie erst einmal weiter ruhen. Revision ist aber schon eingelegt. Es geht zur nächsten Instanz. Wir kämpfen nicht mehr noch. Wir kämpfen nicht mehr noch. Wir haben nicht mal das Recht, Pessimist zu sein. In Deutschland, im Bundestag, wird seit Jahren um eine gesetzliche Regelung für Lieferketten gerungen. Auch für den ersten Schritt einer jeden Lieferkette, die Rohstoffgewinnung. Die meistens eben nicht in Deutschland passiert. Hier bei einer Ausschusssitzung zum Thema Rohstoffe und E-Mobilität Ende 2019. Aus entwicklungspolitischer Perspektive ist es sehr wichtig, dass wir Kreislaufwirtschaft vorantreiben und da muss mehr als nur Forschungsmaßnahmen drinstehen. Johanna Südow war im Sommer noch mit Carlos bei BMW. Sie arbeitet für die Nichtregierungsorganisation Germanwatch. Jetzt sitzt sie neben dem Bundesverband der deutschen Industrie, der Bundesagentur für Rohstoffe und dem Fraunhofer-Institut auf der Expertenbank. Wir haben heute an den Märkten eine andere Situation als noch vor ein paar Jahren. Der Bundesverband der deutschen Industrie, BDI, will kein strenges Gesetz zur Regelung der Lieferketten. Konkret, das Verhältnis zwischen Anbieter und Nachfrage hat sich gedreht. Das heißt, die Anbieter von Rohstoffen, also die Bergbaukonzerne und Minen, sitzen heute am längeren Hebel, weil es mehr Nachfrage nach den Rohstoffen gibt. Und das führt zu Herausforderungen auf Unternehmensseite, auch in der Weiterverarbeitung, um Standards gegenüber den Minenbetreibern durchzusetzen. Was also kann Deutschland tun, damit in seinen E-Autos und Windkraftanlagen kein Kupfer landet, für das ein Regenwald voller bedrohter Arten zerstört wurde? Die Regierung hat es mit einer freiwilligen Selbstverpflichtung der Unternehmen versucht. Das ist krachend gescheitert, wie sie nun im Sommer 2020 nach einer aufwendigen Erhebung zugeben musste. Jetzt soll es ein Gesetz geben, das die Lieferketten transparent macht. Doch die Koalition und selbst die Union ist in dem Punkt zerstritten. Auch die Wirtschaft ist uneins. Es gibt ein Bündnis von Unternehmen, das sich für ein Gesetz einsetzt. Tchibo gehört dazu, Rittersport und Nestlé Deutschland. BMW spricht sich für ein Lieferkettengesetz auf EU-Ebene aus. Der Autobauer engagiert sich aktuell vor allem in der Rohstoffinitiative IRMA, die zusammen mit NGOs Bergbaustandards entwickelt. Die Initiative für nachhaltiges Kupfer mit Codelco hingegen ist bis heute nicht aufgelöst. Sie sei mittlerweile in eine Initiative des Internationalen Kupferverbands eingegliedert worden. Coppermark heißt die. Aurubis ist gerade Mitglied der Coppermark-Initiative geworden. Das Unternehmen mit Sitz in Hamburg ist einer der größten Kupferverarbeiter weltweit. 40% des Kupfers, das Aurubis produziert, kommen aus recycelten Materialien. Wir reden bei Kupfer beispielsweise über einen sehr globalen Markt. Wenn wir hier in Deutschland Elektroautos bauen wollen, ist es natürlich wichtig, dass wir auch in der Lage sind, im eigenen Land Kupfer zu produzieren, um uns da nicht von Drittländern oder, wie wir es ja auch im Stahl beispielsweise gesehen haben, da kommt ja sehr viel Stahl aus China bereits, dass wir diese Entwicklung nicht auch im Kupfer sehen. Angela Seidler, die bei Arubis die Bereiche Investor Relations und Konzernkommunikation leitet, wünscht sich ebenfalls eine gesetzliche Regelung. Allerdings nicht nur für Deutschland und nicht zu rigide. Aber wir müssen natürlich auch aufpassen, dass wir uns da selber nicht kannibalisieren. Ja, die Lieferkette ist wichtig, Einhaltung der Menschenrechte ist wichtig. Aber ob Aurubis als einer der größten Kupferschmelzen der Welt sein Material beim größten Kupferhersteller der Welt, Codelco, kauft, legt das Unternehmen nicht offen. Keinen ihrer Zulieferer legen sie offen. Lediglich, aus welchen Ländern sie beziehen. Wenn man dann sagt, man bezieht aus Mine XY, dann kann man sehr genau darauf schließen, was für einen Mix wir einsetzen und wann wir das bekommen. Und das sind alles Informationen. Am Ende des Tages kann man da zu viele Rückschlüsse auf unsere metallurgischen Prozesse ziehen. Und das ist wettbewerbsschädigend. Wie viele, unübersehbar viele Kräfte liegen in der Natur ungenutzt, deren Entwicklung Tausenden von Menschen Nahrung und Beschäftigung geben könnte. Dankeschön. Macht nur und zerstört die Zukunft. Thank you. Go ahead and destroy the future. Aufstand im Kupferwald. Zerstört die grüne Wende das Paradies? Ein Feature von Elisabeth White. Carlos führt uns über einen verborgenen Pfad hinter seiner Finca. Vorbei an einem Avocadobaum, an wildem Ingwer, Baumtomaten, Vogelnestern, Riesenameisen, einem Wasserfall und Kaffeepflanzen. Das hier ist eine Würgepflanze. Der Wirtsbaum ist in der Mitte, die Würgepflanze außenrum, seht ihr? Sie würgt diesen Ast hier. Strangling this branch. But look how this unbelievable amount of diversity. Schaut diese unglaubliche Vielfalt, die dadurch entsteht. Denn hier sind jetzt mehrere Baumarten, Epiphyten, Orchideen, Bromelien. Orchids, bromeliads, so on, that can adapt to the different species. Es sprachen Julian Greis, Michael Weber, Anton Plewa, Friederike Solak, Anna Maria Kuritsova, Peter Kämpfe. Und die Autorin. Und poetische Gerechtigkeit, da ist noch eine Würgepflanze, die die Würgepflanze wirkt. There's another species of strangler strangling this strangler. And who's winning at the end? Well, this one's winning right now. But it's beautiful. Look, those are orchids right in front of you. Aber es ist wunderschön. Ich bin jetzt seit 40 Jahren hier und der Baum ist immer noch am Sterben. Well, I've been here 40 years and it's still slowly dying. Ein langsamer Tod. It's a slow death. Technische Realisation: Corinna Gartmann und Angelika Körber. Regie: Giuseppe Maio. Redaktion: Christiane Glas. Kannst du da irgendeine Allegorie drin sehen? Ja, Gottes. We shall overcome, though. Und wer ist wer in diesem Kampf? Well, we're the stranglers. Bringst du den Kapitalismus um oder bringt der Kapitalismus dich um? We're gonna overcome. Nein, wir werden das überstehen. But it's beautiful. Eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks 2020.